She's on fire. He's on fire. He's on fire. Fackel ihn ab. Es wackelt es ab mit Benzin und einem Slicer. Fackel ihn ab. Es wackelt es ab und in Flammen gehst du auf. Fackel ihn ab. Es wackelt es ab mit Benzin und einem Slicer. Fackel ihn ab. Es wackelt es ab und in Flammen gehst du auf. Dein zartes Fleisch fängt heute für mich Feuer und du stehst Modell für meine Butterkerze. Dein Fett, wie es will, die Schreie sind zu wild, aber mir bietet sich ein Bild, das mein kaltes Herz erwärmt. Deine Haare gibt sich schwer und die Haut wird rabenschwarz. Ich gönn mir Popcorn und dazu noch ein Maß. Wäre dich nicht deinem Schicksal dann einfach überlass. Ich entkomme nach der Tat und keiner schöpft einen Verdacht. Fackel ihn ab. Es wackelt es ab mit Benzin und einem Schleichholz. Fackel ihn ab. Es wackelt es ab und in Flammen gehst du auf. Fackel ihn ab. Es wackelt es ab mit Benzin und einem Schleichholz. Fackel ihn ab. Es wackelt es ab und in Flammen gehst du auf. Eine menschliche Fackel, die du heute für mich bist. Und solange du noch brennst, bleibst du interessant für mich. Doch geht das Feuer einmal aus, mach ich mich aus dem Staub. Die Rettungskräfte tauchen auf, doch sie können dir nicht helfen. Eine verkohlte Leiche, nur noch Asche in den Händen. Verbrannte Menschen sind immer noch das Beste, weil es keine Spuren gibt, alles vom Feuer aufgefressen. Bis zum letzten Indiz. Fackel ihn ab. Es wackelt es ab mit Benzin und einem Streichholz. Fackel ihn ab. Es wackelt es ab und in Flammen gehst du auf. He's on fire. Und dann fangen wir so auf.